Das 14. Kapitel heißt Träume. Der gute Riese saß in seiner Höhle am großen Tisch und machte seine Hausaufgaben. Sophiechen hockte im Schneidersitz daneben auf der Tischplatte und sah ihm beim Arbeiten zu. Das Glas mit dem einzigen guten Traum, den sie an diesem Tag gefangen hatten, stand in der Nähe. Der Guri malte mit viel Sorgfalt und Geduld Druckbuchstaben auf ein Stück Papier. Er tat das mit einem kolossalen Bleistift. »Was schreibst du da?« fragte Sophiechen. »Jeder Traum hat einen Zettel auf seinem Glas«, sagte der Guri, »sonst würde ich ja den richtigen nicht finden, wenn ich es eilig habe.« »Aber kannst du denn sagen, was für ein Traum das ist, wenn du nur am Glas horchst?« fragte Sophiechen. »Ja, kann ich«, sagte der Guri, ohne aufzublicken. »Aber wie machst du das? Gehst du danach, wie der Traum summt und brummt?« »Beinahe richtig«, sagte der Guri. »Jeder Traum auf der Welt macht seine eigene Musik. Und meine großen Segelohren hier, die können diese Musik hören.« »Meinst du mit Musik Melodien?« »Nein, keine Melodien.« »Was meinst du dann?« »Die menschlichen Lebewesen machen ihre eigene Musik. Stimmt, oder habe ich recht?« »Genau«, sagte Sophiechen, »viel Musik. Und manchmal sind die menschlichen Lebewesen ganz weg, wenn sie wunderschöne Musiktöne hören. Dann läuft ihnen vor Wonne ein kalter Schlauer über den Rücken. Stimmt's oder habe ich recht?« »Genau«, sagte Sophiechen. »Also, die Musik kann ihnen etwas sagen. Sie hat eine Bedeutung. Ich glaube nicht, dass die menschlichen Lebewesen wissen, was die Musik bedeutet, aber sie lieben sie trotzdem.« »Das ist wohl richtig«, sagte Sophiechen. »Aber ich mit meinen Flattersegelohren«, sagte der Guri, »ich kann die Musik der Träume nicht nur hören, ich kann sie sogar verstehen.« »Was meinst du mit verstehen?«, fragte Sophiechen. »Ich kann sie begreifen«, sagte der Guri, »sie sagt mir etwas, sie ist für mich eine Sprache.« »Das kann ich kaum glauben«, sagte Sophiechen. »Garantiert kannst du an Sterntaler auch kaum glauben«, sagte der Guri, »die aus dem Himmel runterfallen.« »Kein bisschen glaube ich daran«, sagte Sophiechen. Der Guri sah sie aus seinen riesengroßen Augen ernst an. »Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel«, sagte er, »wenn ich dir verrate, dass die menschlichen Lebewesen denken, sie sind sehr klug. Sie sind es aber in Wirklichkeit nicht. Sie sind fast alle nur Summtöpfe und Piepsdiesel.« »Was sagst du da?«, protestierte Sophiechen. »Mit den menschlichen Lebewesen ist das so«, erklärte der Guri. »Sie glauben an nichts, bis auf das, was sie direkt vor ihrer Nasenspitze haben. Aber natürlich gibt es Sterntaler. Ich sehe sie oft. Ich kann sie sogar anfassen.« Mit vorwurfsvoller Miene wandte er sich jetzt von Sophiechen ab und widmete sich wieder seiner Schreibarbeit. Sophiechen krabbelte näher heran, um zu lesen, was er da schrieb. Die Buchstaben waren groß und kraftvoll hingemalt, wenn auch nicht gerade in Schönschrift. Der Text lautete folgendermaßen: »Dieser Traum handelt davon, wie ich meinen Lehrer beim Ertrinken rette. Ich bin in den Fluss gesprungen von einer hohen Brücke und ich schlepe meinen Lehrer an den Strand und dann gebe ich Mund-zu-Mund-Beatmung.« »Was gibst du ihm?«, fragte Sophiechen. Der Guri hörte mit den Buchstabenmalen auf und hob langsam den Kopf. Er schaute Sophiechen in die Augen und sagte in ruhigem Ton: »Das habe ich dir schon einmal gesagt. Ich habe nie das Glück gehabt, in die Schule gehen zu dürfen. Ich bin voller Fehler, aber das sind nicht meine Schulden. Ich gebe mir die größte Mühe. Du bist ein liebes Mädchen, aber vergiss mal nicht, du bist nicht Fräulein Allwissend.« »Verzeih mir«, sagte Sophiechen, »bitte verzeih mir. Es ist sehr ungezogen von mir, dich andauernd zu verbessern.« Der Guri blickte sie geraume Zeit an, ehe er den Kopf wieder neigte, um mit seiner langsamen, mühevollen Schreibarbeit fortzufahren. »Sag mal ganz ehrlich«, begann Sophiechen, »wenn du diesen Traum in den Schlafsaal gepustet hättest, während ich schlief, hätte ich dann tatsächlich angefangen, davon zu träumen, wie ich meinen Lehrer vor dem Ertrinken rette, indem ich von der Brücke springe?« »Mehr«, sagte der Guri, »viel mehr noch, aber ich kann ja nicht den ganzen verflixten Traum auf ein verfitzeltes Fetzchen Papier kritzeln. Der Traum geht natürlich noch weiter.« Der Guri legte den großen Bleistift hin und hielt sein gewaltiges Flattersegelohr ganz dicht an das Glas. Etwa 30 Sekunden lang lauschte er angestrengt. »Ja«, sagte er dann und nickte feierlich mit dem Kopf. »Dieser Traum geht sehr schön weiter und der Schluss ist obertoll.« »Was für ein Schluss?«, fragte Sophiechen. »Bitte, bitte, erzähle mir.« Du würdest dann träumen, sagte der Guri, dass du an dem Morgen, nachdem du den Lehrer aus dem Fluss gerettet hast, in die Schule kommst und alle 500 Schüler sitzen in der Aula und alle Lehrer auch. Und dann steht der Direktor auf und sagt, ich möchte, dass die ganze Schule dreimal Hip Hip Hurra schreit für Sophiechen, weil sie ein Held ist und das Leben gerettet hat von unserem lieben, lieben Mathelehrer Herrn Strebersberg, der bedauerlicherweise von der Brücke in den Fluss geschubst worden ist von unserer Sportlehrerin Frau Ellbogen. Also, auf Sophiechen, Hip Hip. Und dann brüllt die ganze Schule wie verrückt Hurra und Bravo und Prima. Und wenn du dann die Mathearbeit verhaust und alles voller Fehler ist, dann gibt dir Herr Strebersberg trotzdem immer eine 1 und schreibt in dein Heft. Sauber, sauber, Sophia. Und dann wachst du auf. Den Traum finde ich schön, sagte Sophiechen. Na klar findest du den schön, sagte der Guri. Das ist ja auch ein Schlummi. Er leckt das Etikett an und klebt es auf das Glasgefäß. Meistens schreibe ich viel mehr auf so einen Zettel, sagt er. Aber du schaust mir unentwegt auf die Fingerchen. Und das macht mich nervös. Dann setze ich mich wohl besser woanders hin, sagte Sophiechen. Nein, nicht, sagt er. Guck dir das Glas mal genau an, dann siehst du wahrscheinlich den Traum. Sophiechen spähte durch die Glaswand und entdeckte im Inneren die zarten Umrisse von etwas, das sah aus wie ein Osterei. Es hat eine schwache, durchscheinende Farbe, ein blasses, kühles Grün, sanft schimmernd und sehr schön. Es ruhte auf dem Boden des Glases, dieses kleine, ovale, grünliche, fast durchsichtige Ding und bewegte sich ganz sachte im Takt. Es zog sich zusammen und dehnte sich aus, als würde es atmen. Es bewegt sich, rief Sophiechen, der Traum ist lebendig. Natürlich ist er lebendig. Und was gibst du ihm zu essen? Fragte Sophiechen. Der braucht doch kein Essen, erklärte der Guri. Das ist aber Traumquälerei, sagte Sophiechen. Alles, was lebendig ist, muss zu essen kriegen. Auch die Bäume und sogar die Brennnesseln. Der Wind ist auch lebendig, sagte der Guri. Der Wind kann sich bewegen, der Wind berührt dich im Gesicht und an den Händen, aber füttern tut ihn keiner. Sophiechen sagte nichts. Dieser unvergleichliche Riese brachte sie ganz durcheinander. Er weihte sie in Geheimnisse ein, auf die sie von alleine nie gekommen wäre. Ein Traum braucht überhaupt nichts, sprach der Guri weiter. Wenn es ein guter Traum ist, wartet er still und zufrieden, bis er raus darf und an seine Arbeit geht. Aber wenn es ein böser Traum ist, tobt er wütend herum, weil er immer nur raus will. Der Guri erhob sich, schritt zu einem der vielen Regale hinüber und stellte das neueste Glasgefäß zu den vielen tausend anderen Gläsern. »Ob du mir wohl ein paar von den anderen Träumen zeigst?« sagte Sophiechen. Der Guri musste nachdenken. »Andern habe ich noch nie meine Traumothek gezeigt«, sagte er. »Aber vielleicht kann ich dich mal ein bisschen Kuckuck machen lassen.« Und damit hob er sie vom Tisch auf und stellte sie auf eine seiner ungeheuren großen Hände. So trug er sie zu den Regalen. »Das hier sind gute Träume«, sagte er. »Alles Schlummis.« »Willst du mich bitte etwas näher halten, damit ich die Aufschriften lesen kann?« bat Sophiechen. »Meine Zettel erzählen nur ein ganz kleines bisschen«, sagte der Guri. »Die Träume sind meistens viel länger. Die Zettel sollen mich nur daran erinnern.« Sophiechen begann sofort, die beschriebenen Etiketten zu lesen. Das erste erschien ihr lang genug. Die Aufschrift reichte um das ganze Glas herum, das sie beim Lesen ständig drehen musste. Und sie las Folgendes. »Heute sitze ich in meiner Klasse und merke plötzlich, dass wenn ich meine Lehrerin auf eine komische Weise ganz doll angucke, kann ich sie einschlafen. Ich gucke sie also immerzu an, bis ihr der Kopf auf den Tisch knallt und sie einschlaft und lauthals schnarcht. Da kommt herein, spaziert der Direktor und brüllt laut, »Aufwachen, Fräulein Haferbrei! Wie können Sie nur vor der ganzen Klasse laut schnarchen? Verlassen Sie diese Schule sofortissimo, Sie sind entlassen!« Aber im nächsten Moment lasse ich den Direktor auch einschlafen und er sackt langsam zu Boden wie ein Klacks Marmelade und da liegt er herum und fangt mit Schnarchen an, noch viel lauter als Fräulein Haferbrei. Und da höre ich die Stimme von meiner Mami, wie sie sagt, wach auf, das Frühstück ist fertig. »Das ist ein witziger Traum«, sagte Sophiechen. »Das ist ein Aufwachholder«, sagte der Guri, »der ist obertoll.« Im Inneren des Glases konnte Sophiechen unter dem Etikett gerade noch den lustigen Traum erkennen, wie er da gemütlich auf dem Boden ruhte, sanft und schaukelnd, ungefähr so grün wie der andere, aber vielleicht eine Idee größer. Hast du für Jungen und Mädchen verschiedene Träume? Fragte Sophiechen. Aber natürlich, sagte der Guri. Wenn ich einem Jungen einen Mädchentraum gebe und wenn der auch noch so schön ist, dann wird der Junge aufwachen und denken, was für ein saublöder, stinköder Kitschkram war das denn? Sehr wahrscheinlich würde er das denken, sagte Sophiechen. Auf diesem Brett hier, da sind alles Mädchenträume, sagte der Guri. Darf ich mal einen Jungstraum lesen? Darfst du, sagte der Guri und hob sie zu einem höheren Board empor. Die Aufschrift auf dem ersten Jungstraumglas lautete folgendermaßen. Ich hab mir ein paar ganz dolle Saugnapfschuhe gebastelt. Wenn ich die anziehe, kann ich damit die Küchenwand senkrecht hochlaufen und Gewehr über die Decke spazieren. Als ich gerade mal verkehrt herum an der Decke herumlauf, kommt meine ältere Schwester herein und brüllt los. Das ist doch die Höhe. Was machst du da oben an der Decke? Und ich gucke auf sie runter und muss sie angrinsen und sag zu ihr, ich hab dir doch gesagt, du bringst mich an die Decke und du hast, das hast du jetzt davon. Den Traum finde ich ziemlich doof, sagte Sophiechen. Aber Jungs nicht, sagte der Guri mit einem Lächeln. Das ist auch ein Aufwachholder. Vielleicht hast du jetzt genug gesehen? Lass mich noch einen Jungstraum lesen, bat Sophiechen. Die nächste Aufschrift lautete: Zu Hause klingelt das Telefon. Mein Vati nimmt ab und sagt mit seiner sehr eindrucksvollen Telefonierstimme: Hier Meier-Müller-Schulze. Im nächsten Moment wird sein Gesicht käsweiß und seine Stimme klingt komisch, wie er sagt, was, wer? Und dann sagt er, jawohl, ich habe schon verstanden, aber Sie wollen doch mit mir persönlich sprechen und nicht mit meinem kleinen Sohn persönlich. Mein Vati, sein Gesicht ist plötzlich nicht mehr weiß, sondern dunkelrot und er muss schlucken, als ob er einen Hammer im Hals hätte. Schließlich stottert er, jawohl, Sir, ist in Ordnung. Sir, ich hole ihn mal eben, Sir. Und er dreht sich nach mir um und sagt mit einer fast ehrfurchtsvollen Stimme, kennst du den Präsident von Amerika? Und ich sage, nein, aber wahrscheinlich hat der von mir gehört. Und dann telefoniere ich stundenlang mit ihm und sage dabei Sachen wie, ich mach das schon, Präsident. Wenn Sie das übernehmen, geht ja doch alles schief, Präsident. Da fallen meinem Vati fast die Augen aus dem Kopf und in dem Moment höre ich, wie mein Vati mit seiner richtigen Stimme zu mir sagt, aufstehen, du fauler Belz, sonst kommst du zu spät zur Schule. Jungs sind bekloppt, sagte Sophiechen, lass mich den nächsten Zettel noch lesen. Und da las sie nun Folgendes. Ich liege in der Badewanne und da entdecke ich, dass wenn ich ganz fest auf meinen Bauchnabel drücke, dann kriege ich plötzlich so ein komisches Gefühl und dann sind meine Beine nicht mehr da und meine Arme sind auch weg. Ich bin mit einmal ganz und gar unsichtbar. Ich bin zwar noch da, aber es kann mich keiner sehen. Ich mich selbst auch nicht. Und da kommt meine Mami rein und sagt, wo ist das Kind? Vor einer Minute lag er noch hier in der Wanne. So schnell kann er sich doch unmöglich gewaschen haben. Und da sage ich, hier bin ich. Und ich sage, wo? Und ich sage, hier. Und da schreit sie, Willi, komm mal schnell her. Und als mein Vati angesaust kommt, wasche ich mich schön gründlich und mein Vati sieht den Seifenschaum in der Luft herumduschen. Aber mich sieht er natürlich nicht. Und er ruft, Junge, wo bist du? Und ich sage, hier. Und er sagt, wo? Und ich sage, hier. Und er sagt, wo? Und ich sage, hier. Und er sagt, die Seife, Junge, die Seife, die schwebt in der Luft. Da drücke ich meinen Bauchnabel und auf einmal bin ich wieder sichtbar. Mein Vati rastet total aus und sagt, du bist ja der Knabe mit der Trankappe. Da sage ich zu ihm, jetzt mache ich ein paar ganz tolle Sachen. Und dann kletter ich aus der Badewanne und trockne mich ab und ziehe meinen Bademantel an und meine Hausschuhe und drück wieder auf den Bauchnabel und werd unsichtbar und ich gehe in die Stadt und lauf auf der Straße spazieren. Aber natürlich ist nur mein Körper unsichtbar, aber nicht die Sachen, die ich anhab. Und wie die Leute sehen, dass da ein Bademantel und ein paar Hausschuhe auf der Straße herumhampeln, wo kein Körper drin ist, da bricht eine Panik aus und alle schreien, ein Geist, ein Geist. Und die Leute flüchten nach allen Seiten und schreien und sogar die langen, starken Polizisten rennen um ihr Leben. Und am schönsten ist, ich sehe meinen Mathelehrer, Herr Krollmann, wie er aus der Kneipe kommt und ich schwebe zu ihm hin und rufe Buh. Und da stößt er ein fürchterhaftes Geheul aus und rast sofortissimo in die Kneipe zurück. Und dann wache ich auf und fühle mich so glücklich wie ein Glückspilz. Ziemlich lächerlich, sagte Sophiechen. Trotzdem, sie konnte einfach nicht der Versuchung widerstehen, mit der Hand nach ihrem Bauchnabel zu tasten und kräftig zu drücken. Und was geschah? Nichts geschah, leider. Träume sind etwas sehr Geheimnisvolles, sagte der Guri. Die menschlichen Lebewesen verstehen sie überhaupt gar nicht. Sogar die allercleversten Professoren können sie nicht verstehen. Hast du jetzt genug gesehen? Nur noch einen einzigen, sagte Sophiechen, den hier. Und sie las Folgendes. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist so spannend, dass man mit dem Lesen einfach nicht aufhören kann. Wenn man die erste Zeile gelesen hat, ist man so gefesselt, dass man bis zur letzten Seite weiterlesen muss. In jeder Stadt laufen die Leute sich auf der Straße über den Haufen, weil sie können ihre Augen nicht losreißen von dem Text in meinem Buch. Sogar die Zahnärzte lesen es beim Bohren, aber das macht nichts, weil die Patienten auch immer lesen. Die Autofahrer lesen es beim Autofahren und natürlich knallt es andauernd überall. Die Gehirnchirurgen lesen es beim Gehirnoperieren, die Piloten lesen es beim Fliegen. Fliegen aus Versehen nach Honolulu statt nach King Kong. Die Fußballspieler lesen es auf dem Spielfeld, weil sie es einfach nicht weglegen können. Und auch die Marathonläufer auf der Olympiade lesen es beim Marathonlaufen. Alle wollen unbedingt wissen, wie es weitergeht in meinem Buch. Und wenn ich aufwache, bin ich noch ganz stolz und aufgeregt, weil ich bin der größte Dichter aller Zeiten. Bis mein Mami reinkommt und sagt, ich habe mir gestern Abend mal deinen Aufsatz angeguckt und ich muss schon sagen, deine Rechtschreibung ist haarsträubend und deine Interpunktion auch. Das reicht für heute, sagte der Guri. Es gibt noch zahllose und aberzahllose davon, aber mein Arm wird lahm vom Hochhalten. Was sind das da drüben für welche, fragte Sophiechen. Warum haben die so kleine Aufkleber? Das, erklärte der Guri, kommt daher, dass ich an einem Tag manchmal so viele Träume fange, dass ich keine Zeit habe oder keine Lust, große Zettel vollzuschreiben. Dann schreibe ich nur im Telegrampfstil ein paar Strichwörter auf, damit ich mich erinnern kann. Darf ich mal bitte sehen? Fragte Sophiechen. Geduldig trug der Guri sie auf Händen quer durch die Höhle zu den Gläsern hin, auf die sie gezeigt hatte. Sophiechen las die Traumtelegramme schnell herunter, eins nach dem anderen. Ich kletter auf den Mount Everest ganz alleine, nur mit meiner Muschikatze. Ich bin der Erfinder von einem Auto, das mit Zahncreme angedankt wird. Ich kenne die Lampe an- und ausmachen nur durch Wünschen. Ich bin erst 8 Jahre alt, aber ich habe einen sagenhaften vollen Vollbart und die anderen sind ganz neidisch. Vollbart. Ich kann in jedem Hochhaus aus dem höchsten Fenster springen und schwebe langsam nach unten. Ich besitze eine Biene, bei der Gips, wenn sie fliegt, Rockmusik. Ich frage mich, sagte Sophiechen, wie du überhaupt schreiben gelernt hast. Aha, sagte der Guri, ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass du mich danach fragst. Wenn man denkt, dass du nie das Glück genossen hast, in die Schule gehen zu dürfen, dann finde ich das einfach ein Wunder, sagte Sophiechen. Wie hast du das nur gelernt? Der Guri durchquerte die Höhle und öffnete eine kleine Geheimtür in der Wand. Aus dem Geheimfach dahinter holte er ein Buch, das sehr alt war und zerfleddert. In der Hand eines Menschen wäre es ein normales Buch gewesen, wie die meisten Bücher eben sind. Aber in der gewaltigen Riesenhand nahm es sich aus wie eine Briefmarke. Eines Nachts, sagte er, habe ich einen Traum durch ein Fenster gepustet und sehe in dem Kinderzimmer dieses Buch hier liegen, auf dem Tisch. Und ich habe mir das so furchtbar gewünscht, weißt du, aber ich wollte es natürlich nicht stehlen. Stehlen würde ich niemals. Und wie hast du es dann trotzdem bekommen, wollte Sophiechen wissen. Ich hab's mir nur geleiht, sagte der Guri mit einem schlauen Lächeln. Ich hab es mir nur schnell eben ausgeleiht. Und wie lange hast du es jetzt schon ausgeliehen, fragte Sophiechen. 80 Jahre vielleicht, mehr bestimmt nicht, sagte der Guri. Ich werde es wohl allmählich mal zurückgeben müssen. Und damit hast du dir das Schreiben beigebracht, fragte Sophiechen. Das Buch habe ich bestimmt 100 und 100 Mal gelesen, sagte der Guri, aber ich lese es immer wieder neu und lerne immer neue Worte und wie man sie schreiben muss. Die Geschichte in dem Buch ist aber auch extra super. Sophiechen nahm das Buch aus seiner Hand und las den Titel laut vor. Der abenteuerliche Simplicissimus. Von Himmelsgrausen, ergänzte der Guri. Von wem? Fragte Sophiechen. In diesem Moment war von draußen vor der Höhle ein ungeheures Getrampel zu hören. Was ist das? Schrie Sophiechen. Das sind die anderen Riesen, die galoppieren jetzt los in irgendein Land, um da ordentlich menschliche Lebewesen zu spachteln, sagte der Guri. Ruckzuck schob er Sophiechen in seine Westentasche, sprang zum Höhleneingang und rollte den Stein beiseite. Sophiechen linste durch das Guckloch hinaus und sah, wie die schrecklichen Riesen alle neun in vollem Galopp vorüberdonnerten. »Wohin geht's denn heute Abend?« fragte der Guri. »Heute Abend machen wir alle einen Flitzer nach England«, rief der Fleischfetzenfresser im Vorbeitrampeln. »England ist was für Schweinschmecker und wir haben alle Hunger auf ein paar lecker schlotzige englische Kinderchen.« »Ich«, brüllte der Mädchenmanscher, »ich weiß, wo da ein Kinderreihen für Mädchen ist und da haue ich mir den Bauch voll wie eine Haubitze.« »Und ich kenne ein Landschwulheim für Jungs«, grölte der Klumpenwürger. »Ich brauche nur die Hand auszustrecken und mir eine Handvoll genehmigen. Engländische Jungs schmecken ja so unheimlich lecker schlotzig.« Sekunden später waren die neun galoppierenden Riesen schon nicht mehr zu sehen. »Was hat der gesagt?«, fragte Sophiechen und streckte den Kopf aus der Westentasche heraus. »Ein Kinderreim für Mädchen? Was ist denn das?« »Damit meinte er ein Hinternat für Schülerinnen«, sagte der Guri. »Da will er gleich ganz viele Schülermädchen essen.« »Nein«, schrie Sophiechen, »nein.« »Und Jungs aus einem Jungshinternat«, sagte der Guri. »Aber das dürfen sie nicht«, rief Sophiechen. »Wir müssen sie daran hindern. Sie können nicht einfach da sitzen und nichts tun.« »Es gibt aber nichts, was wir tun könnten«, sagte der Guri. »Wir sind so ohnmächtig wie der Ochs vom Berg.« Er ließ sich auf einem großen blauen Felsen in der Nähe seines Höhleneingangs nieder, angelte Sophiechen aus seiner Westentasche und stellte sie neben sich auf den Stein. »Jetzt kannst du ruhig draußen sein, bis sie zurück sind«, sagte er. Inzwischen war die Sonne untergegangen und es wurde dunkel.